То, что делает сейчас Рамзан Кадыров, это вообще не имеет прецедента в том смысле. Was Рамзан Кадыров für uns tut, ist beispiellos. Понимаете? Тут нельзя свободно говорить, что ты думаешь. Man darf hier nicht laut sagen, was man denkt. Und wenn ich schreibe, was ich denke, wird es nicht gedruckt. Она в печать не проходит. Такого никогда в истории не было. Das hat es in der Geschichte noch nicht gegeben, dass das Oberhaupt einer Föderationsrepublik den Menschen so sehr hilft wie er. Дело в том, что сделано. Natürlich ist hier sehr viel getan worden. Unglaublich schnell und mit großem Nachdruck. С таким напором сделано. Manchmal denke ich, mein Gott, was ist mit uns Tschetschenen passiert, dass alle ihm zustimmen und schweigen? Man sagt uns, was wir sagen dürfen. Aber Gott sei Dank haben wir ja noch unsere Gedanken im Kopf. Grozny. Alltag in einer europäischen Stadt. Ein Feature von Gisela Erbslö. Естественно, улучшилось, потому что вот после всех вот этих ужасов сейчас Чеченская Республика это самый безопасный регион на Северном Кавказе во всяком случае. Natürlich haben wir es jetzt besser als früher. Die Tschetschenische Republik ist die ungefährlichste Region im ganzen Nordkaukasus geworden. Wirklich. Die Kriminalitätsrate ist sehr niedrig. Und dass die Menschen sich hier sicher fühlen, sehen sie ja auch an den vielen Leuten ausländischer Herkunft auf der Straße. Ich habe den Vorsitzenden der tschetschenischen Minderheit in Syrien interviewt. Sie betrachten Tschetschenien als das Land, in dem sie ihren Krieg überleben können. Sogar Chinesen leben hier. Die hätten ja auch nach Westeuropa gehen können. Das sind doch Tatsachen. Арабы приехали в Чечню искать спасение. Они говорят, так у нас здесь и Китай, у нас знаете сколько документов из самых разных стран. Люди, которые могли бы уехать в Европу, тоже не стали. Wir fahren in einem Bus der Linie 32 über den Ahmad Kadyrov Prospekt Richtung Innenstadt. Chinesen fallen mir nicht auf, aber zahlreiche Porträts der drei Männer, die in den letzten 15 Jahren die Geschicke des kleinen Landes bestimmt haben. Staatspräsident Wladimir Putin schaut unergründlich und irgendwie abwesend durch uns hindurch. Der ermordete vorletzte Präsident der Tschetschenen, Ahmad Khaji Kadyrov, lächelt gütig. Herausfordernd forsch blickt uns sein Sohn und Nachfolger in die Augen. Ramzan oder bloß er, sagen seine Landsleute, wenn sie von ihm reden. Oder das Oberhaupt, nämlich der Tschetschenischen Republik. Wir hatten doch keinerlei Hoffnung auf eine friedliche Zukunft. Das hat sich durch unser Oberhaupt, dank seiner Jugend und seiner Energie, mit der er 2006, 2007 den Wiederaufbau von Grozny begann, sehr geändert. Ich staune. Grozny, die Schreckliche, ist eine üppige Schönheit geworden. Der frühere Lenin-Prospekt, bei meinem letzten Besuch 2006 standen nur mehr Ruinen am Straßenrand, hat sich in eine Prachtstraße verwandelt. Pompöse Fassaden mit gelblichem Sandstein verkleidet, mit Halbsäulen, Absätzen, Sockeln, Tympanons über den Fenstern und stattlichen Hauseingängen dekoriert, signalisieren Ordnung und Wohlstand, sogar Überfluss. Als hätte da jemand mit der imperialen Architektur von St. Petersburg oder den Palästen der Stalinzeit konkurrieren wollen. An der Sunja, deren Ufer einbetoniert und erhöht wurden, sodass der Fluss kaum noch zu sehen ist, spiegeln die Fenster der fünf illustren Hochhäuser von Grozny City den Frühlingshimmel. Weiß und grün leuchten in der Ferne die noch im Bau befindlichen Paläste der zukünftigen Regierungsresidenz. Auf dem Areal hätte ein ganzes Stadtviertel Platz. Ich zähle das vierte Porträt des Oberhaupts auf dieser Straße. Darunter in großen Buchstaben: Ramzan, wir danken dir für Grozny. Dann erreicht unser Bus die märchenhafte zentrale Moschee der Stadt, inmitten einer streng gegliederten, wohlgepflegten Anlage. Rosenbeete und Rasen werden von einer Vielzahl schwarz gekleideter Gärtner gesprengt. Frauen mit verhülltem Kopf und orangefarbener Schutzweste fegen die blitzsauberen, asphaltierten Wege. Die Moschee sei die größte in Russland, erklärt meine Begleiterin Sarema, erbaut nach dem Vorbild der Istanbuler Hagia Sophia, zum Gedenken an Ahmad Kadyrov, von dessen Sohn Ramzan. Was er tut, ist beispiellos. Er hat Menschen, die alles verloren haben, Wohnungen und Häuser finanziert. Und die Ahmad-Kadyrov-Stiftung kümmert sich um die Behandlung Neugeborener mit Herzfehlern. Kinder mit zerebraler Lähmung wurden erfolgreich von chinesischen Ärzten behandelt. Ebenfalls bezahlt von der Ahmad-Kadyrov-Stiftung. Und natürlich geht das alles auf Ramsans Initiative zurück. Das ist alles seine Barmherzigkeit. Er bereist die ganze Republik, ist buchstäblich überall. Sarema ist Journalistin. Wir kennen uns seit der Zeit, als Grozny in Trümmern lag. Sie gab ihre eigene Kulturzeitung heraus und schrieb die meisten Artikel dafür selbst. Über Abende mit tschetschenischer Poesie in notdürftig hergerichteten Räumen, über falsche und wahre Traditionen der Tschetschenen, etwa die Unsitte, junge Mädchen durch Entführung zur Heirat zu zwingen, und über die eigentlich verbürgte Freiheit der Frauen. Sie mokierte sich wie viele andere über den damals gerade mal 28-jährigen Kadyrov. Er war eben dabei, sich in die Nachfolge seines ermordeten Vaters einzugewöhnen und ließ von Anfang an keine Gelegenheit aus, den Bürgerinnen seiner Republik gute Ratschläge zu geben. Sarema war eine aktive, selbstbewusste Frau und sie ist es auch heute. Aber sie ist auch müde geworden. Müde von der wiederholten Zerstörung ihres Lebensraums, vom Leiden und Sterben ihrer Verwandten und Freunde, vom Druck, sich immer wieder denen anpassen zu müssen, die gerade die Macht haben. Die Zeitung, für die sie nach der Schließung ihrer eigenen arbeitete, existiert nicht mehr. Dem tschetschenischen Finanzier in Moskau ist die unvermeidliche Berührung politischer Themen zu riskant geworden. Ich bitte Sarema um ein Gespräch über das Leben im schönen neuen Grozny. Sie stimmt zu, aber bittet sie keine politischen Fragen. Ich will es versuchen. Ob ihr der zur Schau getragene Glanz und Luxus der neuen Stadt nicht manchmal wehtue, frage ich. Ob er die realen Folgen des Krieges nicht einfach nur zudecke. Вы знаете, дело в том, что когда вот состоялась первая война, der erste Krieg gegen uns begann 1995. Da war die tschetschenische Renaissance gerade richtig in Gang gekommen. So nennen wir die Zeit nach der Rückkehr der Tschetschenen aus der Deportation durch Stalin. Von den 60ern bis in die 90er Jahre hinein konnten sich unsere Literatur und Kultur und die Wissenschaften ein wenig entwickeln. Aber die Regierung der Russischen Föderation hat sie hemmungslos wieder zerstört. Deshalb bin ich nur froh, wenn ich diese Schönheit da draußen sehe. Sarema und ich sind in einer bescheidenen Privatwohnung zu Gast. Während des Zweiten Krieges, der im Jahr 2000 begann, fungierte sie als inoffizielles Zentrum der überlebenden tschetschenischen Intelligenz. Dieser Krieg war so grausam. Es war so schwer, das alles durchzumachen. Und jetzt sitzt er ganz tief in unseren Seelen. Davor kann man nicht weglaufen. Sarema selbst wohnt nicht in Grozny, sondern in einem nahen Dorf. Die Wohnung ist einfach. An kalten Wintertagen stellt sie ihren Computer ins Badezimmer, weil sich dort der einzige Ofen befindet. Das kleine Stadthaus der Familie ist seit dem Krieg unbewohnbar. Geld für den Wiederaufbau hat sie nicht. Und die Männer ihrer Familie, die selbst hätten bauen können, sind tot oder im Ausland. Als unsere große Moschee fertig war, wir nennen sie das Herz von Tschetschenien, da strömten die Menschen hin, um sie zu bewundern. Auf einer Bank saß ein alter Mann. Er schaue die Moschee an, sagte er, und fühle sich wie im Paradies. Und wirklich, diese Moschee ist so schön, so märchenhaft, dass ihre bloße Existenz für viele eine Art seelischer Rehabilitation bedeutet. Andererseits gibt uns all diese Schönheit keine Garantie für die Zukunft. Viele Tschetschenen rechnen damit, dass in 10 Jahren oder so alles von vorn losgeht. Unsere Zukunft hängt ja von Russland ab, nicht von unserer Führung. Die russische Regierung macht, was sie will. Die hiesige auch, klar. Aber was Ramzan Kadyrov für uns tut, ist beispiellos. Das kann man doch nicht bestreiten. Ob ich davon gehört hätte, dass Deutschland bis Ende April 370 Tschetschenen aufnehme, fragt die Wohnungsbesitzerin. Sie müsse ihren Sohn wohl im Ausland unterbringen, weil es in Tschetschenien keine Arbeit gebe. Wenn aber eine Stelle frei wäre, müsse man viel Geld zahlen, um sie zu bekommen. Dann lobt sie die enorme Sauberkeit der neuen Stadt und stellt mir den Architekten Aslan vor. Как архитектор, как человек, гражданин, конечно, я доволен тем, что вот это разрушенное здание мы перестали видеть, да? Als Architekt und als Bürger dieser Stadt bin ich natürlich froh, dass wir die Ruinen nicht mehr sehen müssen, sondern Ordnung und Sauberkeit haben. Das freut mich, natürlich. Aber ich habe auch eine professionelle Einstellung zu dem, was hier abläuft. Und die besagt, dass hier einiges anders aussehen könnte. Übrigens gibt es auch viel Gutes, was man über diese Stadt und die Republik Tschetschenien schreiben kann. Und wahrscheinlich sollten sie das tun. Ich liebe unser Oberhaupt. Er hat uns dieses Haus und ein Auto geschenkt, sagt der Trainer der Kindertanzgruppe Bajlam. Er ist dabei, seinen Hof zu pflastern. Der Springbrunnen vor einer Kulisse aus schneebedeckten Kaukasusbergen und mittelalterlichen tschetschenischen Wohntürmen im Gartenzwergformat ist bereits fertig. Das weitere Gespräch überlässt er seiner Frau. Gott hat uns diesen Menschen geschickt. Nur er konnte all das tun. Vielleicht finden Sie es merkwürdig, dass ich ihn verehre. Nein, nein, so einen gibt es nur einmal in der Welt. Was würden Sie sagen, frage ich, wenn die neue Stadt etwas bescheidener wieder aufgebaut worden wäre und mehr Geld für die Behandlung der Krankheiten ausgegeben werden könnte, die der Krieg den Tschetschenen beschert hat? Ich verstehe, was Sie meinen, aber das ist eine politische Frage. Und er kann ja nicht allen helfen. Aber das, was er tut, wird nirgends sonst auf der Welt getan. Wir haben unsere Kindertanzgruppe. Und als wir nach dem Krieg noch nirgends auftreten konnten, hat er uns gefunden und uns einen Raum zum Proben gegeben. Er hat uns einen Reisebus geschenkt und allen unseren Kindern Stipendien. Er tut, was er kann. Ein Freund der Familie fährt mich vom Haus der Tänzer ins Zentrum zurück. Ich habe gehört, dass Deutschland bis Ende April 600 Tschetschenen aufnimmt, sagt der Freund. Wissen Sie was darüber? Dann stehen wir im Stau. Eine der Durchgangsstraßen ist gesperrt. So ist das bei uns, sagt er und lächelt entschuldigend. 10-mal am Tag. Irgendwer von denen da oben muss dringend irgendwo hin. Der Fahrer drückt seinen Unmut sehr vorsichtig aus. Ich wundere mich, dass er ihn gegenüber einer Fremden überhaupt äußert, denn ich habe Fatimas Warnung im Ohr. Es besteht die Gefahr, dass du alles verlierst, was du hast. Und ich glaube, es ist auch lebensgefährlich. Schau dir doch an, was da los ist. Was sich Kadyrov mit der Tschetschenisierung und der Islamisierung seiner Republik ausgedacht hat, übertrifft alles bisher Dagewesene. Und wie immer trifft es die Frauen zuerst. Vor allem Frauen mit Bildung. Frauen wie Fatima, die schon lange nicht mehr in Grozny, sondern in Moskau wohnt. Frauen wie Aset, die jetzt auf mich wartet, die sich Sorgen machen wird, wenn ich nicht rechtzeitig komme. Alles ging drunter und drüber im Hause Ablonski. Erinnern Sie sich an den Satz bei Tolstoi? So geht auch bei uns alles durcheinander. Es sieht nur so aus, als ob es in Ordnung wäre. Und die Menschen suchen etwas, woran sie sich festhalten können. Aber das, was sie finden, ist trügerisch. Aset hat noch zwei Gleichgesinnte mitgebracht. Sie ist nicht die Einzige, die auf das übliche Ritual der Lobpreisungen Kadyrovs verzichtet. Aber niemand in Grozny wird so offen und klar zu mir sprechen wie sie. Die gehen so gemein vor, rühren dich selbst erstmal nicht an, sondern halten sich an deine Familie. Dein Sohn verschwindet, dein Mann verschwindet und wenn du trotzdem weitermachst, fangen sie in irgendeiner Ecke auch dich. Niemand erfährt davon. Sie haben Studenten von uns verschleppt, zusammengeschlagen und länger als eine Woche irgendwo festgehalten. Sie, das sind seine Sicherheitskräfte, die tun, was er anordnet, manchmal auch mehr. Asets Sohn ist aus Grozny fortgezogen. Sie selbst ist Dozentin an mehreren Hochschulen der Republik. Das Regime verlangt nicht, dass man es liebt oder verehrt. Es verlangt einen bedingungslosen Gehorsam. Es will, dass du von selbst weißt, was sein Führer und seine Gefolgsleute wünschen. Dass du ihre absurdesten Anordnungen ausführst. Die Philologin Maret schreibt für verschiedene Medien der Russischen Föderation. Wenn du rein logisch einwendest, dass ihre Vorschriften nicht dem Gesetz entsprechen und auch nicht unseren Sitten und Traditionen, werden sie dir im besten Fall antworten, aha, du bist also ein Feind unseres Volkes und unserer Religion. Sie vermischen alles mit dem Islam. Aishat arbeitet für eine unabhängige Hilfsorganisation. Alle drei Frauen sind verheiratet und haben erwachsene Kinder. Mehr über sie zu sagen, wäre für sie gefährlich. Und auch ihre Stimmen wollen wir zu ihrem Schutz nicht veröffentlichen. Kadyrovs Geheimdienst ist überall. Wir haben uns an einer Ecke des Putin-Prospekts getroffen. Dort, wo alle paar Stunden ein Glockenspiel mit der Melodie von Big Ben an das ferne London erinnert. Es wäre schön, zusammen irgendwo hinzugehen, meint Asset. Aber im neuen Grozny sei es schwer, Orte zu finden, wo man sich gerne aufhält, wie früher die Theater oder die Kulturhäuser. Alles ist von denen besetzt. In unseren Zimmern sitzen jetzt Kommissare. Kennen Sie das Lied? Es sind bloß andere Kommissare als früher. Zwischen Ihrer und unserer Vorstellung von dem, was ein Theater, was überhaupt Kultur ist, liegen Welten. Vor einer Woche wurde der Chefregisseur unseres Theaters, Khakishev, einfach rausgeschmissen. Und vor anderthalb Wochen der Rektor der Pädagogischen Hochschule. Das waren gebildete, intelligente Menschen. An ihrer Stelle werden irgendwelche jungen Leute nach oben katapultiert. Am liebsten Mitglieder der Kadyrov-Familie, mit weiß der Himmel was für Ausbildungen. Der Putin-Prospekt ist für den Autoverkehr gesperrt, ebenso der Kadyrov-Prospekt. Denn heute ist der 10. Jahrestag der tschetschenischen Verfassung und mit ihm wird Ramsans Vater Ahmad Khaji gefeiert. Er ließ damals das erste und bislang letzte Referendum in dieser Republik durchführen. Ein Jahr später starb er bei einem Sprengstoffanschlag im Stadion. Vor den Hochhäusern von Grozny City nehmen die Teilnehmer der Parade Aufstellung. Vorn im weißen SUV mit dem Kennzeichen Ramsan, der blutjunge Bürgermeister von Grozny, ein Vetter des Oberhaupts. Motorradfahrer, angeblich aus allen Teilen der Russischen Föderation, knattern mit ohrenbetäubendem Lärm heran. Fallschirmspringer segeln vom höchsten Hochhaus herab auf die Straße. Vom Platz der Freiheit her tönt Lesginka-Pop. Eine Fußgängerkolonne in grün-roter Sportkleidung mit grün-roten Fähnchen und Transparenten setzt sich in Bewegung. Ahmad Kadyrov, Vater der Tschetschenen, wir danken dir. Ramsan zeigt sich nicht. Er lässt sich jetzt im Konzertsaal von Delegierten der russischen Staatsduma und unserer Nachbarrepubliken als Erfinder des neuen Tschetschenien feiern. Ein bis zweimal im Monat müssen auch wir in diese Halle, weil ein gewisser jemand dort Publikum braucht. Da können wir nicht Nein sagen. Wir sind ihre Statisten. Am Eingang werden wir durchleuchtet. Sie haben ja unheimliche Angst, dass ihnen was passieren könnte. Drinnen warten wir dann so 2-3 Stunden lang, bis der Herr geruht zu erscheinen. Zusammen mit seinen Leibwächtern und der ganzen Eskorte. Sogar 3 bis 4 Stunden haben wir warten müssen. Ohne Wasser, ohne Essen. Dann spricht er 10 Minuten lang und wir dürfen nach Hause gehen. Wenn am Abend schon längst keine Busse mehr fahren. Schwarzuniformierte Kadyrovzi patrouillieren rund um die Konzerthalle. Dahinter erstreckt sich der Kuppelbau des neuen Nationalmuseums, umgeben von nachgebauten mittelalterlichen Türmen, wie sie die Tschetschenen früher im Gebirge bewohnten. Auf dem gesperrten Putin-Prospekt fegt eine Straßenkehrmaschine noch das letzte trockene Vorjahreslaub vom Asphalt. Dies ist die einzige Straße in Grozny, die mehr oder weniger aussieht wie vor dem Krieg. In der Mitte ein Grünstreifen mit Bäumen und Bänken, an den Seiten Häuser im Stil der späten Stalinzeit. Wenige junge Männer stehen in Gruppen herum, Frauen und Kinder flanieren. Die Frauen überwiegend mit Kopftuch, aber manche auch ohne. Viele mit langem, oft aufreizend engem Rock, taillierter Jacke und sehr hochhackigen Schuhen. Andere wieder in schwarzen oder knallbunten Hijabs, die Körper und Haar bedecken. Ich denke oft über meine Studenten nach. An wem sollen sie sich ein Beispiel nehmen? Früher spielten alte Menschen, die wegen ihrer Fähigkeiten und Leistungen allgemein respektiert wurden, in der tschetschenischen Gesellschaft eine wichtige Rolle. Sie hatten keine offizielle Position, aber es war üblich, sich bei Konflikten oder bei wichtigen Entscheidungen an sie zu wenden. Seit den Kriegen sterben die Menschen bei uns früh. Jetzt hängt alles in der Republik von einer einzigen Person ab. Er ist derjenige, an dem wir uns orientieren sollen. Er schreibt den Frauen vor, wie sie sich zu kleiden haben. Er sagt den Frauen, wo ihr Platz ist. Und hat damit sogar Erfolg. Wir betreten ein Café im westlichen Stil. Meine Begleiterinnen richten ihre verrutschten Kopftücher. Die Musik dürfte laut genug sein, um unser Gespräch zu übertönen. Im vergangenen Jahr am Tag der tschetschenischen Sprache hat er im vollbesetzten Konzertsaal eine meiner Kolleginnen wegen ihrer Kleidung angebrüllt. Der Rock sei zu kurz, das Kopftuch zu klein. Und wie sie es sich erlauben könne, in solchem Aufzug vor ihm zu erscheinen. Verstehen Sie, was das bei uns bedeutet? Er weist eine Frau zurecht, die seine Mutter sein könnte. Egal wie alt sie ist, er beleidigt nicht nur sie, sondern auch die Männer ihrer Familie. In der tschetschenischen Familie sind der Vater oder die Brüder für die Mädchen oder Frauen verantwortlich. Und wenn sie verheiratet sind, die Ehemänner oder die Söhne. Das heißt, die Männer müssen die Frauen ihrer Familie beschützen und nur sie haben das Recht, sie zurechtzuweisen. Und jetzt ist es so. Die staatliche Autorität in Gestalt dieses Oberhaupts und seiner Gefolgsleute schreibt den Frauen vor, zieh dich so oder so an. Damit sagen sie den tschetschenischen Männern indirekt, dass sie keine Männer sind. Das bedeutet nicht nur die Zerstörung der Sitten. Es geht überhaupt gegen die tschetschenische Mentalität. Vor lauter Schreck erschien meine Kollegin am nächsten Tag im Hijab in der Hochschule. Wir müssen schon lange befürchten, dass man uns alle irgendwann zwingt, den Hijab zu tragen. Es gefällt ihm ja so gut, wie die Frauen in Saudi-Arabien herumlaufen. Obwohl, jetzt hat er ja offenbar seine Meinung geändert. Neulich bekam eine Studentin große Probleme, weil sie im Hijab, bedeckt bis über das Kinn, in der Universität war. Sie will gerade über die Straße gehen, in ein anderes Gebäude. Da fährt ein schwarzer Wagen aus der Eskorte unseres höchsten Herrn vorbei, hält an. Jemand zieht das Mädchen ins Auto und sie stellen ein regelrechtes Verhör mit ihr an. Warum die Verhüllung? Dann muss der Rektor kommen, alle Dozenten müssen kommen und es wird behauptet, die Studentin sei eine Wahhabitin. Sie wird also kriminalisiert, denn Wahhabitin sein hieße, mit den Rebellen in den Bergen zu tun zu haben. Sie wollen den Gottesstaat einführen und sind für die meisten Terroranschläge der letzten Jahre verantwortlich. Aber keiner stellt die Frage, wieso die Angehörigen der Kadyrov-Truppe das Mädchen in ihr Auto zwingen und ohne irgendeinen anwesenden Verwandten verhören dürfen. Das widerspricht dermaßen unserer Tradition, von der unsere sogenannte politische Elite ja dauernd redet, dass man gegen diese Männer vorgehen müsste. Der Rektor und die Dozenten haben aber tödliche Angst, dass sie für ihre Studentin verantwortlich gemacht werden und dann ihre Stelle verlieren könnten. Wir sind ja verpflichtet, Studenten zu denunzieren, die sich nicht nach Vorschrift kleiden. Es kommt auch vor, dass Sittenwächter in den Unterricht platzen, um die Länge der Ärmel und der Röcke zu kontrollieren. Einen Monat später verlassen Studentinnen des Instituts für Programmierung die Universität. Sie streifen ihre Kopftücher ab. Und zufällig kommt Kadyrov persönlich vorbei, lässt seine gesamte Eskorte anhalten, er liebt das ja so aufzutreten, und stellt die Mädchen zur Rede. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Was für ein Aufzug? Und wieder das Gleiche. Der Rektor und die Dozenten müssen her. Eure Studentinnen sind Schlampen, die Schande der Nation. Ich verstehe nicht ganz, warum diese Aufregung, wenn sich doch Frauen hier im Café oder auf dem Boulevard auch ohne Kopftuch und in sehr unterschiedlicher Kleidung zeigen dürfen. Das ist es ja. Es betrifft die Studentinnen. Überhaupt Menschen mit Bildung. Er selbst kann ja nicht mal korrekt sprechen, weder Russisch noch Tschetschenisch. Einem Teil der Bevölkerung kommt dieser Druck auf die Frauen durchaus entgegen. Bildung macht selbstständig. Wenn sie erst mal einen Beruf haben, könnten sie ihren eigenen Weg gehen wollen. Aber bevor es soweit ist, haben sie meist schon ein Kind und sind erpressbar. Es ist bei uns üblich, dass Kinder beim Vater oder bei der Schwiegerfamilie bleiben, weil die Frau ja meist kein Einkommen hat und die Kinder angeblich nicht ernähren kann. Vor Gericht dagegen zu klagen, ist aussichtslos. Ich habe lange versucht, diese Aggression gegen Frauen zu verstehen. Ich denke, das ist der Grund. Beide Kriege haben gezeigt, dass Frauen bei uns in der Lage sind, Widerstand zu leisten. Sie haben für ihre Männer und Söhne gekämpft. Sie haben für Nahrung gesorgt. Sie haben Häuser wieder aufgebaut. Solche Frauen sind stark. Die Männer sind jetzt in der Minderheit. Viele sind krank, viele finden keine Arbeit. Das könnte dazu führen, dass die gesellschaftlichen Prozesse von den Frauen geregelt werden und dass sie die Entscheidungen treffen. Die Männer, die jetzt an der Macht sind, haben das begriffen. Kadyrovs Kleiderordnung nehme ich nicht so ernst. Das ist Populismus, ein Spiel, um Loyalitäten festzustellen und sich Loyalitäten zu sichern. Der eigentlich schlimme Rückschritt geschah in dem Augenblick, als es hieß, dass die Frauen anständiger Männer zu Hause bleiben sollten und dass Männer mehrere Frauen heiraten dürfen. Das zerstört die Rechte und die Persönlichkeit der Frau noch viel mehr. Was, frage ich, können Frauen, die sich wehren wollen, tun? Ich fürchte in der Öffentlichkeit gar nichts. Sie können versuchen, dort, wo sie arbeiten, Einfluss zu nehmen oder zu Hause in der familiären Umgebung. Sie können auch zu einer unabhängigen Hilfsorganisation gehen. Aber dort versucht man leise, ohne Aufsehen zu helfen und die Frauen individuell zu stärken. Wir dürfen kaum über die Arbeit unserer Hilfsorganisation reden. Und wenn wir es doch tun, müssen wir damit rechnen, dass man sie verbietet. Vor kurzem ist in einer westlichen Zeitung ein Artikel über Gewalt gegen Frauen in Tschetschenien erschienen. Die Autorin beruft sich auf mich, obwohl ich sie gebeten hatte, sich sehr vorsichtig auszudrücken. Seitdem bekomme ich Anrufe mit Drohungen. Ich habe Angst, dass uns was passiert. Wir haben das Café schon verlassen. Da erzählt Maret, dass auch sie Drohanrufe kennt. Auch sie hatte mit der Autorin des Berichts zu tun. Und ich habe sie auch noch mit Kollegen bekannt gemacht. Jetzt schneiden sie mich, weil alle fürchten, mit dem Artikel in Verbindung gebracht zu werden. Privat schimpfen wir, aber öffentlich sagen wir nichts. Manchmal habe ich das Gefühl, irre zu werden. Ich merke, wie das Gerede von denen da oben sich im Kopf festsetzt. Wie ich anfange, ihre Direktiven vor mir selbst zu rechtfertigen. Wie ich mich schon frage, ob die anderen, die ihn loben, recht haben und ich falsch liege mit dem, was ich über ihn und seine Familie denke. Nein, natürlich nicht. Das Gemeine an unserer Situation ist, dass wir ständig von diesen Märchen umgeben sind. In Grasny sei jetzt alles wunderbar und friedlich und hier lebten die glücklichsten Menschen der Welt. Viele Frauen würden sich mehr wehren, aber wir haben Ehemänner, Brüder und Söhne. Können wir es verantworten, wenn sie nachts abgeholt werden? Es passiert viel seltener als früher, aber wir wissen alle, dass es passieren kann. Die mutigen, unbeugsamen Tschetschenen sind gehorsam geworden. Verstehen Sie, was das bedeutet? Maret und Aishat haben sich verabschiedet. Asset lädt mich ein, mit ihr noch die Fernsehübertragung der Feiern zum Jahrestag der Verfassung anzuschauen. Die Ansagerin feiert Ahmad und Ramzan Kadyrov mit hymnischen Worten. Ramzan kommt ins Bild. Er spricht zu den Gästen im Festsaal, nicht immer in zusammenhängenden Sätzen. Nach dem Willen Allahs und dank unseres ersten Präsidenten Ahmad Raji haben wir Frieden und Stabilität erlangt. Wir haben erlangt, dass wir nie erlauben werden, dass irgendwer mit uns spielt oder sich über uns lustig macht. Wir werden auf der Grundlage des Gesetzes Gerechtigkeit fordern. Und wenn jemand das Gesetz nicht versteht, dann haben wir die Stärke und die Macht. Und das sind die Patrioten des Volkes. Im letzten Jahr wurde ich beschattet. Wir hatten einen Abend für Sarah organisiert, die mit 20 in Moskau als angebliche Terroristin verurteilt und nach 7 Jahren Straflager freigelassen wurde. Ich bekam Anrufe, anonym. Erst immer nur Schweigen, dann eine Stimme. Hast du keine Angst? Du hast doch einen Sohn und einen Mann? So in der Art. Ich sagte, ich weiß nicht, wer du bist, aber wahrscheinlich hast du auch Brüder, Söhne und einen Vater. Glaubst du, dass wir euch nicht kriegen, wenn ihr uns was tut? Das hat er verstanden. Die Drohungen haben erst mal aufgehört. Aber natürlich hören sie mein Telefon ab und kontrollieren meine Mails. Ich bin stolz und glücklich, dass das tschetschenische Volk unsere Ideen unterstützt und dass es Putin und Ahmad Raji auf ihrem Weg folgt. Ahmad Raji hat nie daran gezweifelt, wir alle haben nie daran gezweifelt, dass wir die Republik wieder aufbauen und genau solche Bürger werden wie die Bürger Russlands. Einer soll es dem anderen sein. Wenn wir nicht folgen, werden wir umgebracht, auch ohne Grund. Vor welches Gericht willst du hier gehen? Zu welchem Staatsanwalt? Wir halten zusammen. Wir werden stärker. Wir werden zeigen, wer wir Muslime sind. Wir haben der Welt gezeigt, dass wir Baumeister sind und dass der Ruf Allah ist groß, Allah Akbar kein Aufruf zum Terrorismus ist. Die Kamera folgt Kadyrov auf eine Baustelle, ins Labor, ins Radio. Der Fernseher läuft, wir trinken Tee und sehen es. Kadyrov ist überall, ernsthaft, interessiert und natürlich fachkundig. Das Land blüht, die Menschen sind glücklich, die Wissenschaft kommt voran. Kadyrov ist der einzige Mensch, der heute Tschetschenien und vielleicht auch Kaukasus Kadyrov hält Tschetschenien und vielleicht überhaupt den Kaukasus zusammen. Und genau dafür wird er von Russland gebraucht. Als großer, gefährlicher Trampel, der alle um sich herum an der Kandare hält, sagte Fatima in Moskau. Es funktioniert, weil man ihn mit sehr viel Geld ausstattet. Er hat die Macht und die Kontrolle über die ganze Republik, denn das Volk hat er praktisch gekauft. Er baut sich Paläste, aber er baut auch anderen Tschetschenen Paläste. Das begreift er als seine Aufgabe. Im Gegensatz nämlich zu allen anderen Machthabern in unserem Land, die sich lieber in London oder Paris oder auf irgendeiner Insel einrichten. Die sind nicht solche Patrioten wie er, der wahrscheinlich wirklich glaubt, dass das, was er tut, die Republik zum Blühen bringt. Ich bin auf dem Weg zu Marcha. Die Fahrt zu ihr hinaus ist weit und führt durch die weniger repräsentativen Viertel der Stadt, vorbei an sauberen, ordentlichen Reihenhäusern. Nichts erinnert an die zurückliegenden Kriege, nur dass Bäume fehlen. Auf dem ganzen Weg sehe ich nur eine einzige Frau am Steuer eines Autos. An der Außenmauer einer Schule prangt in großen Buchstaben mit Ramsan und Bildung in die Zukunft. Когда я в подвале сидела, мы на стенах везде писали прощальные стихи. Wir haben im Krieg in den Kellern gesessen und an die Wände Abschiedsverse geschrieben, damit die Überlebenden erfahren, dass es uns gegeben hat. Damals habe ich nicht geglaubt, dass die Sonne für uns nochmal scheinen und die Stadt wieder aufgebaut wird. Marcha ist Witwe und Mutter zweier Söhne. Das mehrstöckige Haus, in dem sie wohnt, ist gerade mal 5 Jahre alt. Die Wandfarbe blättert, die Bodenfliesen sind zerbrochen, die Aufzugtüren rosten. Marcha bittet mich nicht hinauf in ihre Wohnung, sondern in ein Selbstbedienungslokal in der Nähe. Ihre Nachbarn seien allzu neugierig, der Mann diene in einer Sicherheitstruppe. Als sie Natascha umbrachten, wurde mir klar, der Krieg ist bei uns noch längst nicht zu Ende. Er geht irgendwie im Unsichtbaren weiter. Du weißt nicht, wo der Feind sitzt. Natascha ist Natalia Estimirova. Sie arbeitete für die russische Menschenrechtsorganisation Memorial in Grozny und war mit ihren Dokumentationen von Entführungs- und Tötungsfällen durch staatliche Sicherheitskräfte bekannt geworden. Einmal ist ihr im Rathaus von Grozny angeblich Ramzan Kadyrov begegnet. Er soll sie beschimpft und beleidigt haben. Nicht lange danach fand man Natascha mit gebundenen Händen und Schüssen im Kopf und im Körper in einem Wald. Das war 2009. Es tut mir weh, an sie zu denken. Gott hatte sie geschickt, damit sie Menschen wie mir hilft. Sie ist mit mir vor Gericht gegangen. Da hat man mir alles Mögliche angedroht. Aber sie war immer bei mir. Marcha bringt mir einen Teller mit Cepoksch, eine Art Pfannkuchen mit Kürbis und Käse. Essen Sie doch, sagt sie. Essen Sie. Und erzählt mir ihre Geschichte. In den letzten Jahren der Sowjetunion war Marcha Leistungssportlerin. Dann kamen die Rebellen und die Kriege. Betrunkene russische Soldaten zündeten mit einem Flammenwerfer Marchas Schwestern an. Die eine war blind, die andere Epileptikerin. Sie verbrannten bei lebendigem Leib. Die Mutter wurde wahnsinnig. Marcha, im 6. Monat schwanger, glaubte, auf der russischen Kommandantur Unterstützung zu finden. Stattdessen wollte man sie einsperren. Sie entkam mit Hilfe von Landsleuten und ausländischen Korrespondenten. Da setzten die Wehen ein und Marcha brachte ihren ersten Sohn zur Welt. Ein Klumpen Fleisch, sagte die Hebamme in der überfüllten Klinik. Du kannst ihn gleich beerdigen. Malcha schlug sich mit dem kaum lebendigen Säugling nach Moskau durch und fand eine Klinik, die sie mit dem Kind aufnahm. Da wusste ich, dass ich irgendwann Ärztin werden würde. Später rettete eine tschetschenische Ärztin dem chronisch kranken Kind ein zweites Mal das Leben und unterstützte die Mutter beim Medizinstudium. Malcha verklagte die russischen Soldaten, die ihre Schwester getötet hatten, mit Hilfe der Menschenrechtsorganisation Memorial vor dem Europäischen Gerichtshof in Straßburg. Aber man darf hier nicht laut sagen, was man denkt. Und wenn ich schreibe, was ich denke, wird es nicht gedruckt. Ich habe Angst, offen zu sagen, dass ich beim Europäischen Gericht gewonnen habe. Und obwohl meine Freunde es wissen, können sie darüber nicht schreiben. Die Ärztin, die Marchas Sohn gerettet hat, lässt mich ihre schönen Behandlungsräume sehen. Ihre Praxis würde vom Oberhaupt unterstützt, ebenso wie andere Kliniken im Land. Natürlich hätte die unverhältnismäßig hohe Zahl von Schwerkranken in der Republik mit den Kriegen zu tun. Tuberkulose und Krebs und Neugeborene mit zerebraler Lähmung. Und immer noch müssten allzu viele unbehandelt bleiben. Aber, ergänzt sie dann schnell, er weiß das nicht. Man lässt die Informationen nicht zu ihm durch. Wenn er es wüsste, würde er helfen. Woran es auch liegen kann, wenn Hilfe nicht dort ankommt, wo sie nötig ist, erklärt mir die Lehrerin Thaisa. Der Grund heiße Atkat. Jedes Kind weiß, was das ist. Wenn dir zum Beispiel 370.000 Rubel, das sind etwa 7.300 Euro, für deine im Krieg zerstörte Wohnung zustehen, dann lässt du in der Behörde, die das Geld verteilt, nicht etwa die Hälfte, sondern bis zu 80, sogar 90%. Der Rest ist für dich. Mir stand eine Rekompensation zu und ich wäre schon mit 50% zufrieden gewesen. Bekomme ich aber nicht. Da habe ich alles abgelehnt. Soll ich etwa deren Taschen füllen? Die Vorstellung, dass jemand auf die Idee kommen könnte, gegen dieses System zu klagen, findet Thaisa nur komisch. Einmal haben zwei Juristen aus Kasan an der Wolga bei uns Seminare für zivilgesellschaftliche Belange durchgeführt. Sie erklärten lange ihre Konflikte und auf welcher Gesetzesgrundlage sie vor Gericht Erfolg hatten. Aber ich weiß doch, dass bei uns nicht ein einziges Gesetz funktioniert. Wir sind Russland, aber wir sind auch nicht Russland. Aber ist da nicht noch das Staatsoberhaupt, das bekanntlich allen hilft, die es nötig haben? Was glauben Sie denn, wer hinter den Leuten steht, die den Atkat fordern? Vor ihm haben doch alle Angst. Und niemand geht freiwillig hin, um von ihm etwas zu verlangen. Ist doch klar. Auch die Juristen von der Wolga haben uns schließlich gesagt, tut uns leid, in Grozny können wir euch nicht helfen. Aber wir müssen hier leben und schweigen. Man sagt uns einfach, pass auf, sonst passiert dir noch was. Ahmad Kadyrov lächelt am Straßenrand. Unter seinem Porträt steht auf Tschetschenisch, möge Gott unsere Rechte schützen. Sarema hat ein Taxi für eine Tour durch die Stadt aufgetrieben. Sie möchte, dass ich noch ein paar schöne Erinnerungen von Grozny mit nach Hause nehme. Eine alte Frau fährt ein Stück mit und steigt wieder aus. Der Fahrer würde furchtbar gern nach Deutschland zurückkehren. In den 70er Jahren war er in der DDR stationiert. Und Deutschland nehme jetzt doch wieder Tschetschenen auf. Dann erzählt er, wie er im Zweiten Krieg von russischen Soldaten festgehalten und mit sandgefüllten Colaflaschen geschlagen wurde. Auf die Nieren. Mit ihm waren etwa 10 junge Männer eingesperrt. Der Älteste war 18. Soviel er wüsste, hätten zwei von ihnen überlebt. Arme Jungs, sagt Sarema. Tschetschenien ist die Mitte der Welt, verkündet ein überdimensionaler Globus am Straßenrand. Mit Ramsan auf die Straßen wirbt ein Autohaus. Ramsan, Garant des Friedens und der Stabilität, steht auf einem Schild inmitten einiger Neubauten. Gegenüber vom zentralen Markt ragt eine gigantische vergoldete Nadel in den Himmel, höchster Punkt eines Bauwerks, einer Mischung aus Festung und Kathedrale. Ahmad Kadyrov Museum steht über dem Eingang. Er wird von bewaffneten Wachleuten in Camouflage und einem elektronischen Metalldetektor gesichert. Drinnen erstrahlt ein mehrstöckiger Kuppelsaal im Licht eines riesigen Kronleuchters. Eine zweiflügelige Paradetreppe führt ins Untergeschoss, wo provisorische Stellwände den Werdegang der Familie Kadyrov bebildern. Es gibt noch keinen Begriff für unsere Architektur, auch nicht für das, was auf dem Kadyrov-Prospekt steht. Betonskelette mit Platten zu behängen, macht doch noch keine Architektur. Sie muss auch einen Inhalt haben, oder? Es war Ramzan Kadyrovs Wunsch, aus dem Prospekt das Allerschönste überhaupt zu machen. Er will immer das Allerschönste, aber nicht immer gelingt es, weil er kein Fachmann ist und auf Fachleute nicht hört. Obwohl er sagt, dass er bereit sei, sie an seiner Seite zu haben. Dies hier ist der Versuch, etwas Grandioses zu schaffen. Es ist ja auch ziemlich originell. Wahrscheinlich sieht man sowas sonst nirgends, oder? Lieber hätte der Architekt Aslan einen Teil des alten Grozny erhalten. Nicht alle Gebäude seien völlig zerstört gewesen. Auch die städtische Flusslandschaft mit ihren terrassenförmigen Ufern hätte wiederhergestellt werden können. Wichtig wäre es auch gewesen, Spuren des Krieges zu bewahren. Als Erinnerung an das, was damals hier vor sich ging. An den Vandalismus der politischen Führungsetagen von Russland und von Tschetschenien und all derer, die die Entscheidungen trafen. Dass sie aber fast alles einfach haben abtragen lassen, ist auch so ein Beispiel von Vandalismus an unserer Geschichte. Sie dürfen die Rolle nicht klein machen, die eher als Persönlichkeit für den Fortgang unserer Geschichte spielt. Wo gibt es denn schon ideale Regenten? Natürlich meine ich, dass Kadyrov und seine Leute eine große Arbeit gemacht haben, mit unglaublicher Kraftanstrengung. Sie haben Sauberkeit und Ordnung hergestellt. Das muss man ihnen zugestehen. Wenn sie es auch noch richtig gemacht hätten, wären wir auf das Ergebnis noch stolzer. Die Menschen leben mit dieser Umgebung, wie sie eben jetzt ist. Was sollen sie sonst tun? Aber wenn wir ihnen zeigen dürften, wie sie aussehen könnte, würden sie garantiert sagen, das ist es, was wir wollen. Es ist furchtbar, wenn Menschen, die nichts gelernt haben, versuchen, einen Staat zu leiten. Was Lenin schon sagte, die Köchin soll den Staat regieren, das haben wir jetzt bei uns. Die Tschetschenen müssen erfahren, wen und was sie für immer verloren haben und was wirklich geschah. Vor allem die Jugend muss es für ihre Zukunft wissen. Woran wir uns heute orientieren können, geistig, moralisch, ist nur die Vergangenheit. Ich habe meine Erinnerungen, meine Themen, mein Wissen, das ist mein Glück. Ich bin mit der russischen Kultur aufgewachsen, aber in meiner Familie spielten auch die Überlieferungen eine große Rolle. Die Mutter sang mir die alten Lieder vor, die sie von ihrer Mutter hatte. Die Wurzeln waren noch lebendig und daraus konnten sich meine Interessen entwickeln. Und was passiert heute? Man setzt uns Fälschungen, Surrogate vor. Was ihm nicht gefällt, baut es um, schreibt es um. Auch die Geschichte muss umgeschrieben werden. Ramzan Kadyrov, höre ich, sei empfindlich, wenn es um den Namen seiner Familie oder des Clans gehe, zu dem sie gehört. In alten tschetschenischen Anekdoten spielt dieser Clan eine ähnliche Rolle wie die Ostfriesen im deutschen Witz. Jüngst hätte man, so wird erzählt, Kadyrow zwei ältere Bücher vorgelegt, in denen solche Anekdoten zitiert werden. Daraufhin wurden die Bücher nicht zum Nachdruck zugelassen und ihre Autoren, renommierte Historiker und Literaturwissenschaftler, seien aus ihren Lehrämtern entlassen worden. Gott sei Dank bin ich nicht allein. Ich habe einen Kreis von Menschen, die so denken, so wahrnehmen wie ich. Wir kennen uns seit der Studentenzeit, laufen uns ab und zu über den Weg oder arbeiten zusammen. So ist eine Art Raum entstanden, in dem wir atmen können. Aber jeden Tag denkt jeder von uns, oh Gott, was werden die heute wieder von uns verlangen? Die, das ist eine Sache. Meine Arbeit, meine Studenten sind eine andere. Vielleicht betrüge ich mich damit aber nur selbst. Ein letzter Gang mit Sarema über den Putin-Prospekt. Vorbei an spiegelnden Schaufenstern, Cafés, Modeboutiquen, quer über den großen Platz beim Rathaus, durch die Grünanlagen der Ahmad Kadyrow-Moschee bis hin zu den Hochhäusern von Grozny City. Das höchste mit 33 Stockwerken und der größten runden Uhr der Welt an seiner Spitze steht leer. Bekam nicht 2012 der Schauspieler Gérard Depardieu hier eine Wohnung von seinem Freund Ramzan geschenkt? Was hast du dagegen, fragt Sarema gereizt. Warum soll Kadyrow ihm keine Wohnung schenken? Einige Tage nach meiner Abreise wird das höchste Hochhaus von Grozny wie eine Fackel brennen. Es waren trotz angeblich strenger Auflagen wegen der Erdbebengefahr in dieser Gegend weder Sprinkleranlage noch Feuerlöscher installiert worden. Das Oberhaupt der Republik wird sein Volk aufmuntern. Man werde ein neues, höheres Hochhaus an diese Stelle bauen. Und als gute Patrioten werden dann alle Angestellten staatlicher Institutionen ein Papier unterschreiben müssen, das sie verpflichtet, das Gehalt eines Arbeitstages für seinen Wiederaufbau zu stiften. Grozny. Alltag in einer europäischen Stadt. Sie hörten ein Feature von Gisela Erbslö. Vor dem Rückflug nach Moskau versucht die Kontrolleurin meines Handgepäcks noch schnell ein Gespräch. Ihr Bruder lebe in Deutschland und sie und der Rest der Familie hätten im vergangenen Jahr auch versucht, nach Deutschland zu gehen. Vergeblich. Aber sie würden es wieder probieren. Es sprachen Laura Bläser, Nicole Bogut, Marietta Bürger, Susanne Fluri, Renate Fuhrmann, Axel Gottschick, Isis Krüger, Marion Meinka, Claudia Mischke, Agnes Pollner und Christoph Wittelsbürger. Ton und Technik Henrik Manuk, Wolfgang Rixius und Katrin Fidora. Regie Anna Panknin. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.